Das Werk Licht an ist ursprünglich für drei Instrumente, drei Tänzerinnen und Lichtinstallation komponiert und konzipiert. Ein Werk von Stefan Pötsch. Sie können es zwar nicht sehen, es lohnt sich aber trotzdem, es zu hören. Hier ist es, gespielt vom Stefan Pötsch Ensemble. Thank you. Thank you. Licht an, Light on, ein Werk von Stefan Pötzsch und gespielt vom Stefan Pötzsch Ensemble. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2007. Damit kommen wir zu Markus Maria Reißenberger und seinem Werk MEM 5. Das ist ein Quintett für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier und wird in dieser Aufnahme gespielt vom Ensemble Kontraste. Thank you. Thank you.

Markus Maria Reißenberger, MEM 5. Ein Quintett für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier in einer Aufnahme des Ensemble Kontraste. Es ist 1.24 Uhr. Sie hören das Concerto Bavarese in Bayern 2. Jetzt mit Musik von Christoph Wünsch. 4 Stücke für Flöte und Perkussion. Gespielt von Ruth Wenthoff, Flötistin, und Bernd Kremling, Perkussion. Thank you. Vier Stücke für Flöte und Perkussion von Christoph Wünsch. Das war die Flötistin Ruth Wentorf und der Perkussionist Bernd Kremling. Damit kommen wir zu einem Werk von Berthold Hummel. Seine konzertante Musik für Gitarre und Streichquartett Opus 39, die hat er dem Gitarristen Michael Tröster gewidmet. Und der spielt hier auch mit in dieser Aufnahme, gemeinsam mit dem Sächsischen Streichquartett. Thank you. Thank you. Thank you. Berthold Hummel hat dem Gitarristen Michael Tröster diese konzertante Musik für Gitarre und Streichquartett Opus 39 gewidmet. Michael Tröster hat auch mitgespielt in der Aufnahme von 1994. Die ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Streichquartett. Nicht Sachsen, aber Thüringen ist jetzt Thema, denn die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Ruderstadt, die spielen unter der Leitung von Oliver Weder Elke Tober-Vogts Meditation und Verwandlung für Streichorchester. Thank you. Meditation und Verwandlung für Streichorchester von Elke Tober-Vogt. Das waren die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter Leitung von Oliver Weder.